10 Tage später verschwand er plötzlich, ohne jede Erklärung, aus dem Revier. Niemand wusste, was geschehen war. Hatte er gekündigt? Kalte Füße gekriegt? Ein oder zwei Tage später tauchte ein junger Mann in Lumpen vor den Tavernen Little Italys auf. Er sah Cavone zwar ähnlich, stellte sich jedoch mit anderem Namen vor. Bald frönte der Neuankömmling all den Lastern, die das Viertel zu bieten hatte. Laut Evening World war er ein Stammgast in schäbigen Spelunken, ein Spieler, ein ängstlicher, skeptischer Schüler von Erpressern und Kidnappern. Rocco Cavone war undercover, wie das später heißen sollte. Statt bei seiner Familie zu schlafen, bettete er sein Haupt nun auf die schmutzigen, flohverseuchten Kissen einer Absteige in der Mulberry Street. Diese Etablissements glichen verransten Armeekasernen, in denen von der Plackerei in den U-Bahn-Schächten fix und fertige Arbeiter neben Ganoven schliefen, die hofften, bei der Black Hand reich zu werden. Cavone freundete sich mit Barkeepern, professionellen Schlägern und Mördern an. Seinen Business-Jargon tauschte er ein gegen den Slang der Unterwelt, sagte nun Dinge wie »Rutschen Broadway runter und bleib unten«. Nach ein paar Monaten spielte er Petrosino die ersten Hinweise auf neue Banden der Black Hand zu, über ihre Anführer und potenziellen Opfer. Petrosino nahm jedoch zunächst niemanden fest. Bevor er etwas unternahm, wollte er genauestens über die Aktivitäten der Organisation Bescheid wissen. Rocco Cavone lebte derweil weiter im Bodensatz der Italienerkolonie. Dann, gestützt auf aktenweise Informationen von Cavone, schlug Petrosino zu. Dutzende Verbrecher, mit denen sich der verdeckte Ermittler angefreundet hatte, wurden festgenommen. Andere flohen Hals über Kopf aus der Stadt. Die wenigen, die blieben, berichtete die Evening Post, erklärten Petrosinos Jungs den Krieg. Mit Männern wie Cavone unter Petrosinos Führung schien das Italian Squad die Oberhand über den Bund der Black Hand zu gewinnen.